WDR 5. Neugier genügt. Schon eine Menge Leute, die auch sagen, es ist gerade so Second Golden Age of Magazines, also es passiert gerade wieder ganz viel. Man hat ja immer das im Ohr gehabt, das Ende von Print und es geht weg von Print und Print wird immer schwächer. Das war mir alles wurscht gewesen, ich habe da nie drüber groß nachgedacht. Das kam ganz oft bei Interviews eben, Print ist tot. Ich bin haptischer Mensch und mir haben Magazine immer schon gefallen und ich stehe auch öfters mal Stunden am Bahnhofskiosk und blätter irgendwas durch. Ja, ich finde das faszinierend, mir gefällt das. Nicole Kling als Verlagsleiterin und Josef Winkler als Redakteur geben seit 2011 die Zeitschrift Mu heraus. Viermal im Jahr ein Magazin für bayerische Aspekte. Jeweils 100 Seiten zum Preis von 5,50 €. Geradezu ein Schnäppchenpreis, allein wenn man das opulente Layout betrachtet. Mehrfarbiger Druck, lange Fotostrecken, unterschiedliche Spaltenformate und Schrifttypen sowie ein Großformat. Das fällt auf am Kiosk. Konzipiert von Michael Gollong, einem Profi in der Branche. Der ist dann mit diesem Format 23x32 rausgekommen und hat gemeint, ja, und wenn das dann im Regal steht, dann steht das so drüber. Und der hat damals diesen Pitch entworfen und dann hat er eben gesagt, ja, und das ist größer als DIN A4. Und dann war das so. Heft über Bayern, das ist ja eigentlich ein geniales Ding. Also uns fallen sehr gute Ideen sofort ein, was alles in dem Heft stehen könnte. Von König Ludwig bis CSU, von Fredel Fesel bis Rosenmüller, was weiß ich, alles. Räte, Republik. Es gibt einfach wahnsinnig viel Aspekte von Bayern, aus denen man ein buntes Magazin machen könnte. Historische, aktuelle Sachen ohne Ende. Im aktuellen Heft ein Rückblick auf die bayerischen Schriftsteller Georg Lohmeier und Willi Purucker. Der eine Autor der Fernsehserie Königlich Bayerisches Amtsgericht, der andere von Löwengrube. Ein reich bebildeter Beitrag behandelt die Anfänge des Wasserwanderns in Bayern. Eine Geschichte über die Erfindung des Faltboots vor 100 Jahren. Bayerische Bands von La Brass Banda bis Kofelgschroer werden vorgestellt. Wie auch die Filme von Markus H. Rosenmüller. Und in der 16. Folge schreibt Astrid Brandl über ihr Leben als Großtierärztin. Der Landtierarzt gondelt in seinem Land Rover durch das Voralpenidyll, behandelt hier eine Kuh, heilt da ein Kalb, legt dort einem Eselchen die Hand auf. Schön entspannt stellt man sich das vor, vorausgesetzt, es steht kein Notfall an. Dabei kann in echt schon so eine Fahrt von einem Patienten zum nächsten in einen sauberen Nervenkrieg ausarten. Zgigling hamser Kalbe mit Grip, informiert die Praxis über Funk. Aha, und wo ist Gigling? Es gibt genug Magazine, die sagen, das ist so schön und wir haben die Berge und den See und dann läuft ein Hase und schau, ein Reh im Schnee. Und das braucht man nicht, weil das ist schon klar, bei uns ist es idyllisch und bei uns hat man Traditionen und Werte und alles, aber genauso viel läuft schief. Flüchtlinge willkommen, heißt es auf dem Cover von Mu Nummer 16. Eine andere Story erzählt die wechselvolle Geschichte des Gefängnisses Landsberg am Lech, zu dessen bekannten Insassen Adolf Hitler, der Jesuitenpater Rupert Mayer und zuletzt Uli Hoeneß gehörten. Es geht um die Zerstörung der Flusslandschaft am Lech. Und in Asso geht's net befasst sich das Magazin mit den Auswirkungen des Freihandelsabkommens TTIP. Es sind oft lange Artikel von 3 bis zuweilen 8 Seiten, die die Macher von Mu ihren Lesern zutrauen. Was wir aber von Anfang an auch mit Leserbriefen und sowas immer wieder gesagt bekommen und mitkriegen, oh toll, endlich mal was zum Lesen und wirklich ein durchgehender Text und nicht immer nur eine BU zu irgendeinem schlechten Bild. Es soll der Heft sein, das so am Familientisch rumliegt und dann liest mal die Oma was drin und dann liest mal der Enkel, also dass jeder da drin liest. Und Lorschow, ausgehend davon, das soll der auch die Oma lesen, da verbietet sich die iPad-Version bereits, weil da muss ein Papierheft haben. Ich wollte das erst so ein Online-Print-Portfolio-Projekt irgendwie machen und dann kam irgendwie die Idee, dann einfach mal irgendwie so das auch mal zu Papier zu bringen. Es hat sich einfach nur aus diesem Kunstgedanken heraus und dadurch, dass man Print mag und generell viele Magazine verfolgt, so entwickelt. Tristan Rogers studiert Fotografie in Hamburg. Sein Magazin mit dem sperrigen Titel MC1R, The Magazine for Redheads, erscheint seit der Nummer 2 auf Englisch, der größeren Verbreitung wegen. Ein Rothaariger selber würde niemals die Motivation hinterfragen. Wenn du rothaarig bist, dann erlebst du relativ viel zu dem Thema. Dann überschneiden sich sehr viele Erfahrungen und du redest sehr stark über dieses Thema. du hast die roten Haare auf dem Kopf, du kannst es nicht verändern. Das ist ja so ein ganzer Lebensabschnitt, den du versuchst zu verarbeiten natürlich. Wer rote Haare hat, sollte sich besser nicht für eine kriminelle Karriere entscheiden. Denn aufgrund ihres MC1R-Gens sind sie für Forensiker besonders leicht zu identifizieren. Mit Haarfarbentests erstellen die Ermittler im Fall eines Verbrechens ein Täterprofil. Die Sicherheit des Tests liegt bei 80%. Es sind so vier Gruppen, und zwar der Rothaarige selbst natürlich, der irgendwie merkt, okay, es gibt was zu dem Thema. Dann die Verwandten und Freunde, die merken, okay, es könnte ein Geschenk sein oder man beschäftigt sich mal mit dem Thema. Dann die Leute, die damit gar nichts zu tun haben und fragen, hey, warum gibt es denn sowas? Und dann natürlich die Leute, die sich für die Künstler interessieren, die da drin sind. Zum Beispiel für Marleen Lohse, Ensemblemitglied des Maxim-Gorki-Theaters Berlin und Autorin in Tristan Rogers Magazin. Als kleines Kind habe ich meine Haare mit Tinte schwarz angemalt, weil ich nicht auffallen wollte. Hat nicht wirklich gut funktioniert. Dann habe ich das erste Mal Ariel gesehen und war sehr froh, dass singende Meerjungfrauen rote Haare haben können. Und inzwischen sind meine Haare einfach rot und ein Teil von mir. Die Leute schreiben das selbst. Ich sage hier, komm, ich habe jetzt dieses Medium, ich gebe euch jetzt diese kleine Bühne, erzählt doch einfach. Und wenn die ein Foto haben wollen, dann kommt ein Foto rein. Und es muss ja auch nicht unbedingt Text sein, aber es kann auch eine Fotostrecke sein. Da bin ich richtig frei auch in der ganzen Sache. 100 Seiten kosten 10 Euro. Die Auflage von 2500 Exemplaren ist nahezu verkauft. Tristan Rogers peilt aktuell 5000 Exemplare an. Indie-Mag-Magazine gibt es ja seit Jahrhunderten. Also man kann da irgendwie zurückgehen bis zu den Flugblättern, sage ich mal. Was halt für uns das Interesse ausmacht, ist, dass es eben heutzutage man an einen Kiosk gehen kann und da liegt ein Magazin mit einer Auflage von ein paar hunderttausend. Liegt neben dem Heft, was eine Auflage von 5000 oder 10.000 hat. Und auf den ersten Blick kann ich sie eigentlich nicht unterscheiden. Urs Spindler firmiert mit Malte Brenneisen als die Brüder. Die beiden Hamburger Medienwissenschaftler betreiben ein Journalistenbüro sowie eine Internetplattform. Ihr Fokus liegt auf dem stetig wachsenden Markt der Independent-Magazine. Momentan gibt es mehr als 1000 von Großverlagen unabhängige Magazine auf dem deutschen Markt. Überwiegend erscheinen sie viermal im Jahr mit einer durchschnittlichen Auflage von 13.000 Exemplaren. Die Netzwerker aus Hamburg geben Starthilfe, vermitteln Druckereien, helfen bei Vertrieb und Finanzierung und organisieren Tagungen. Viele der jungen Magazine, wir starten beispielsweise ein Crowdfunding und gucken, ob es wirklich Menschen gibt, die dafür auch bezahlen würden und haben schon das erste Feedback. Fangen also von Anfang an, mit der Leserschaft dieses Magazin aufzubauen und auch eine Bindung da herzustellen. Was bei den Magazinen eine ziemlich große Rolle spielt, ist einfach so eine Form von Gemeinschaft. Also, dass ein Heft ja nicht nur rausgeschossen wird und dann liegt es am Kiosk, dann wird es gekauft, sondern oftmals entstehen die ja aus einer Gemeinschaft heraus oder es bildet sich eben eine, die sich dann mit diesem Gegenstand halt auch auseinandersetzt. Es gibt dieses Red Hat Days, das ist das Festival für Rothaarige in Südholland. Die bieten mir allein zum Beispiel dort einen Stand einzurichten, das Magazin wirklich dort vor Ort zu verkaufen und noch mehr Nähe zu den Leuten zu haben. Ich bringe Geschichten von dem Festival rein, arbeite mit Künstlern zusammen, die dort sehr stark vertreten sind. Dafür pushen die sozusagen mein Magazin in deren Newslettern. Und über dieses Festival kommen dann auch zum Beispiel Kontakte ins Ausland. Die Independent-Magazine heißen Read, Peng oder Spießer, wenden sich an Kulturinteressierte, Abenteurer oder Studenten. Sie finanzieren sich durch Anzeigen, Vorverkauf und Crowdfunding. Bisweilen steht auch ein eingetragener Verein hinter dem Projekt. Ich habe dann so ein Mini-Abo-System, das ist recht beliebt gerade. Und wenn das so weitergeht, könnte man eventuell sogar davon leben. Jetzt ohne Werbung sogar, ne? Die Magazine erscheinen regelmäßig oder vereinzelt, wie MOV, Kölner Künstler im Gespräch, mit einer Auflage von 5000 Stück. Cartouche, ebenfalls ein Magazin über Künstler, erscheint in 500 Exemplaren. Es gibt jene, die auch wie große Verlage funktionieren, nur eben im Kleinen, die hinter ihrem Firmennamen eine GmbH stehen haben oder eine AG, die Geld verdienen müssen, um den Betrieb am Laufen zu halten. Wie das Wirtschaftsmagazin Brand 1, das seit 1999 existiert, monatlich erscheint und eine Auflage von 100.000 Exemplaren hat. Dame, 2003 von dem ehemaligen Spiegelredakteur Oliver Geers gegründet, verkauft heute pro Monat 40.000 Exemplare. Hohe Luft ist ein Magazin für Philosophen oder solche, die es glauben zu sein. Reportagen aus der Schweiz ist auf gut recherchierte Essays spezialisiert, erscheint sechsmal im Jahr. 140 Seiten kosten 15 Euro. Viele Redakteure dieser Hefte haben ihr Handwerk bei Großverlagen gelernt. Dann jene, die wahrscheinlich irgendeine tolle Idee haben für ein Magazin, davon aber noch nicht leben können. Die haben eigentlich noch einen anderen Job, den machen sie 2-3 Tage die Woche. Und die anderen übrigen Tage verwirklichen sie sich in der Form mit diesem Magazin. Und dann gibt's die Gruppe der ganz Kleinen, jene, die beispielsweise also die Magazine noch selbst im Wohnzimmer zusammenkleben. Auch wenn Tristan Rogers sein Magazin MC1R nicht selbst zusammenklebt, sein Wohnzimmer ist sein Büro. Ich mache das ja alleine. Ich schreibe wirklich jeden Tag 50 bis 100 E-Mails. Es gibt da ganz gute Listen, Stores aller Do You Read Me oder Gutberg, die so international gesehen sind. Und ich schreibe die einfach an. Jetzt kamen auch Reaktionen aus Schweden, Holland und USA. Entweder verkaufe ich die direkt oder habe dann Kommissionen. Ich packe die Sachen zu Hause ab und mache das selber und schreibe da vielleicht noch eine kleine Nachricht rein und gehe dann selber zur Post und bringe das dann hin und teilweise dann irgendwie wirklich 4-5 Mal zur Post am gleichen Tag, weil ich das nicht alles tragen kann. Die Definition, was ein Independent-Magazin ist, ist ein weites Feld. Es sind Titel, bei denen die Macher selbstbestimmt über Inhalt und Form des Magazins entscheiden. Das kann eine Gruppe Studenten sein, die sich um den Küchentisch versammelt und ad hoc ein Heft konzipiert. Das kann aber auch ein Magazin sein, das regelmäßig erscheint und von festangestellten Redakteuren verantwortet wird. Sie alle setzen die Themen fest, entscheiden, welche Anzeigen passend sind und verständigen sich übers Layout. Ich glaube halt, dass viele von den Leuten auch nicht wirklich profitgetrieben sind. Das wirklich Interessante daran ist ja, dass diese Leute, diese Magazinmacher, die mit dem Internet aufgewachsen sind, sich diese Kanäle, die es dort gibt oder die immer neuen Vertriebswege, die sie sich da auch erschließen, zunutze machen, um am Ende ein Printprodukt zu schaffen. Du hast ja die Vierteljahrespublikation online machen oder digital. Hauptsächlich ist es die Generation der heute 30- bis 40-Jährigen, die Zeit und Geld investiert in ein Medium, das viele schon abgeschrieben haben, weil es als antiquiert gilt. Beim zweiten Magazin habe ich das jetzt privat vorfinanziert. Und ich merke selber, dass es natürlich, also ich bin Student, es ist nicht ganz einfach, das zu machen. Ich habe natürlich sparen müssen etwas und ich gehe auch etwas Risiko ein. Im Unterschied zu Tristan Rogers mit seinem Magazin MC1R, The Magazine for Redheads, sind Josef Winkler und Nicole Kling von Mu vom Fach. Josef Winkler war Musikredakteur beim Musikexpress. Dort und beim Rolling Stone arbeitete Nicole Kling in der Marketingabteilung. Als sie 2009 zusammen mit Stefan Dettel von der Band La Brass Banda Mu ins Leben riefen, gründeten sie eine GmbH. Die Einlagen reichten aus, um unabhängig von Spenden oder Crowdfunding ihr Projekt zu starten. Mal angenommen, jemand fährt auf der A8 von München in Richtung Salzburg und entscheidet sich beim Anblick der schönen Voralpenlandschaft spontan für einen Abstecher von der Autobahn. Verfranst sich dann und meint schon, völlig den Überblick verloren zu haben, wo um alles in der Welt er gelandet ist. Dann könnte es passieren, dass er an einen kleinen Ort kommt, der eindeutig klarstellt, wo wir hier sind. Nämlich in Bayern. Genau gesagt in Bayern, in Oberbayern, mitten im Chiemgau, zwischen Hochfällen und Tiroler Ache. Was so an Dreistigkeit in Text, in Formalia, in Masse von Bildern oder Länge von Texten eben in so Magazinen drinsteckt, würde sich vielleicht ein Verlag einfach nicht trauen. Bayern ist ein Weiler an der Kreisstraße zwischen Bergen und Staudach-Engerndach. Und fast verschwindend klein. 2 Handvoll Wohnhäuser, ein paar Bauernhöfe. Bis man schaut, sieht man Bayern schon wieder im Rückspiegel. Ein bayerischer Bauer hat neben der Straße seine selbstgebrannten Obstler ausgestellt. Und wenn man in der Dunkelheit um die Kurve kommt, reflektieren die Schnapsflaschen für einen kurzen Moment so grell die Scheinwerfer, dass man meint, geblitzt worden zu sein. Die beschauliche Ruhe Bayerns wird nur einmal im Jahr durchbrochen, wenn an Christi Himmelfahrt hier das größte Vatertagsbesäufnis der ganzen Umgebung zelebriert wird. Noch in den 90er Jahren wurde es dafür im Frühjahr besonders ruhig in und um Bayern. Da wurde die Straße hin und wieder komplett für den Straßenverkehr gesperrt. Einer der größten Amphibienwanderwege Süddeutschlands führt durch das Gebiet und tausende Frösche und Kröten versuchten, zu den Laichgebieten auf der anderen Straßenseite zu gelangen. Inzwischen leistet ein sogenanntes Amphibienleitsystem Abhilfe. Und so ist inzwischen aus Sicht der Frösche und Kröten, die nun durch einen Tunnel sicher an ihr Ziel kommen, die Welt in Bayern wieder in Ordnung. Das ist keine Zeitung, also es ist nicht wie eine Tageszeitung, die nimmst und wegschmeißt, sondern die Leute sammeln das. Und die stellen es ins Regal rein und das ist ja das Schöne, dass die immer wieder einen Bezugspunkt und das wird auch immer wieder genommen und rausgezogen. Das ist ja eben das Schöne eigentlich dran. Es gibt die, die einfach mal was machen, was sie selber spannend finden und was eben auch aus einer persönlichen Motivation heraus entsteht. Und das merkt man den Sachen extrem an. Es gibt super Leute in Verlagen, da gibt es super Journalisten, super Fotografen. Aber so ein Format, ein neues Format zu etablieren, ist halt extrem schwierig. Und man kämpft sich durch 97 Chefetagen, bis man irgendwo angekommen ist. Und ein Magazinmacher macht es vielleicht einfach mal. Der sagt halt, der oder die sagt halt, okay, und wenn ich nur 1000 Stück davon drucke, dann ist es zumindest einmal da. Und das ist eben dieses Ökosystem, sage ich mal, was sich aus den großen Verlagen halt ausgelagert hat, eben in den Raum, wo es frei passiert. Ich habe ein paar Vertriebe, die Südostbayern und so beliefern, mal angefragt und habe gesagt, wir machen jetzt ein Heft über Bayern und haben gesagt, ja, eine Stadtanzeige. Und ich habe gesagt, nein, das wird keine Stadtanzeige, das ist was ganz anderes. Dann haben sie gesagt, ja, Land, liebe Landlust, komm, lass. Wissen Sie was, wenn Sie mal ein Heft rausbringen, dann schicken Sie uns erstmal die erste Nummer zu, dann schauen wir uns das an und dann überlegen wir überhaupt, ob wir gewillt sind, das in unser Sortiment aufzunehmen. Und irgendwann mal ist mir, ich weiß gar nicht mehr, irgendein Magazin, was von der Haptik ähnlich war wie unseres, in die Hände gefallen. Und habe ich halt geguckt und habe gesehen, ah, DPV. Deutscher Pressevertrieb. Und dann habe ich gesagt, naja, was soll's? Also jetzt rufe ich halt mal beim Größten in Deutschland an, der auch international vertreibt. Mehr als, dass sie sagen, du bist ja nicht mehr ganz sauber. Kann ja nicht sein. Und ich bin tatsächlich dann zu einem Herrn Busse durchgekommen. Stefan Busse, Geschäftsführer beim Deutschen Pressevertrieb, weiß, wie man ein Magazin an den Kiosk bringt, welches Titelbild sich verkauft und wie lang der Atem sein muss, um ein Magazin zu etablieren. Dem habe ich ganz kurz in 2,5 Minuten die Mu, soweit es eben damals ging, umrissen, habe ihnen ein PDF zugeschickt und nach 5 Minuten Gespräch hat der gute Mann zu mir gesagt, Frau Kling, das machen wir, Sie kommen aber nicht im Oktober raus, sondern erst im März zum Frühling. Mindestens 100 Seiten und wir starten mit einer Mindestauflage von 10.000 Stück. Glück gepaart mit ein wenig Kaltschnäuzigkeit. Es hat funktioniert. Heute hat Mu eine verkaufte Auflage von 19.000 Exemplaren, ist in Bayern in 2.700 Verkaufsstellen zu bekommen und deutschlandweit an allen Bahnhofsbuchhandlungen und Flughäfen erhältlich. Allein der Hauptbahnhof München hat eine fixe Vorbestellungsrate von 1.200 Exemplaren. Die Macher von Mu können sich ein Gehalt zahlen. Und bis heute haben sie ja immer noch das Problem in Zeitschriftenkiosken, wo sie es einordnen sollen. Ob sie es zu Landliebe Landlust legen sollen oder doch eher zu Neon. Oder vielleicht greifen wir die ab, die die Landlusthefte nicht wollen, sondern die was Seriöses lesen wollen. Ich mache das von Heft zu Heft. Das nächste Magazin geht auf 150 Seiten und wie ich das 2016 mache, entscheide ich, glaube ich, Anfang 2016. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.